llega con el fin. A veces es maldita que llega de aquí. Bounce, bounce, bounce and strike. Bounce, bounce, bounce and strike. Bounce, bounce, bounce and strike. Bounce, bounce, bounce and strike. Bounce and strike. Bounce and strike. Bounce and strike. Bounce and strike. Die im Dreck, ohne deutsche Hilfe, werdet ihr längst verreckt. Was sind denn hier gegen euer eigenes Land? Seid euch zu den Kommis, seid ihr noch bei Verstand? Bams, bams, bams, der Dreck. Bams, bams, bams, der Dreck. Bams, bams, bams, der Dreck. Bams, bams, bams, der Dreck. Bams, der Dreck. Bams, der Dreck. Bams, der Dreck. Bams, der Dreck. Wie die Schweine, kann das alles sein? Denn euch diese Frage rutscht ihr endlich ein. Das alte Schamotto wächst schon lange aus. Da ist keine Droge, habt ihr entgeschaut. Bam, bam, mach den Dreck. Bam, bam, mach den Dreck. Bam, bam, mach den Dreck. Bam, bam, mach den Dreck. Bam, den Dreck. Bam, den Dreck. Bam, den Dreck. Bam, den Dreck. Dreck! Bam, bam, fucking dead!